1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr, sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche und das beginnen wir ja immer. Wir beginnen immer montags mit einer offenen und freien Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der oder die kann sehr gerne hier anrufen. 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Diese Frage richte ich jetzt gleich an Nina, 34 Jahre alt. Guten Morgen, Nina. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Über was möchtest Hallo. Du gerne dich mit mir unterhalten? Ja, genau. Bei mir ist es halt eine ganz schwere Situation. Ich bin 34 jetzt und habe seit 2 Jahren zu einem minderjährigen, ja, Jungen eine Beziehung. Wie alt ist der Junge? Der ist jetzt 17 und das Ganze läuft, wie gesagt, schon seit 2 Jahren, also seitdem er 15 ist. Mhm. Ich weiß, dass es nicht sein darf. Ich weiß, dass es auch rechtlich nicht okay ist. Aber es ist einfach so gekommen, dass ich diese Gefühle einfach wirklich entwickelt habe. Dass ich also lange das Gefühl nicht mehr hatte, so Liebe zu empfinden. Nur ist er 17 Jahre alt. Da ist es rechtlich nicht mehr so heikel wie zu der Zeit, als du ihn kennengelernt hast. Ja, okay. Gut, aber es ist halt so. Um nicht zu sagen, ist es rechtlich im Moment nicht von Relevanz. Er ist 16 Jahre alt und... 17 jetzt. Okay, er ist über 16, ja. wollte ich sagen. Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Also es ist halt durch eine Freundin, das ist halt der Neffe und das war halt... Die Mutter? Ja, nein, das ist der Neffe von meiner Freundin. Ach so. Mhm. Und es war halt so, dass ich halt nach Erscheidung halt, lange Zeit sehr unglücklich war und so weiter und so fort im Trennungsjahr. Und wir haben uns halt getroffen und es war immer lustig mit ihm und dies und jenes. Und später hatte sich dann halt das so entwickelt, das ging aber auch von beiden aus, dass wir uns halt getroffen haben, immer mehr miteinander unternommen haben, so dass dann halt wirklich daraus wirklich tiefe Gefühle wurden. Ich weiß, es kann kaum jemand verstehen, wie eine 34-Jährige einen 17-Jährigen lieben kann, aber es ist wirklich wahr. Also ich habe wirklich noch nie so richtig so starke Gefühle für jemanden entwickelt wie für ihn. Hm. Weißt du, wenn du jetzt ein, ich behandle dich genauso wie ein Mann. Wenn du jetzt ein Mann wärst, würdest du mir erzählen, ich habe vor 2 Jahren, ich als 32-jähriger Kerl, habe vor 2 Jahren ein 15-jähriges Mädchen angebaggert. Nee, ich habe ihn nicht angebaggert. Okay, Frauen machen das anders. Okay, Frauen machen es wirklich anders. Wäre ich schon ziemlich entsetzt, finde ich. Ich selber auch. Das verstehst du sicherlich auch. Weil ich finde, da ist so eine große, dennoch eine so große Spanne zwischen einem 15-Jährigen und einem über 30-Jährigen. Das sind so komplett andere Welten und es ist eben noch ein Jugendlicher, ein Kind in dem. Ein Jugendlicher, ja. Ich weiß es ja selber. Die Schuldgefühle, die mich deswegen plagen, die sind auch enorm. Die sind wirklich enorm. Ja, das heißt, 2 Jahre ist das jetzt alles komplett heimlich abgegangen. Ja. Wie sieht denn die Beziehung, der Kontakt heute aus? Ja, der Kontakt ist so, also das ist ja noch dasjenige, was jetzt also das Problem ist, dass wir uns, also ich habe immer wieder versucht, mich zu trennen, so. Das heißt, ich hatte mich dann auch wieder auf einen Mann eingelassen in meinem Alter, habe das aber wirklich dann nicht geschafft, weil einfach die Gefühle nicht da waren, bin wieder zurückgegangen, hab ihm das gesagt, daraufhin hatte er dann die Beziehung praktisch auch beendet. Dann hatten wir es wieder so probiert und hatten uns dann auch wieder getroffen. Es sollte eigentlich nicht so sein, aber wir sind uns näher gekommen und so weiter. Und ich bin jetzt schwanger. Also ich bin fassungslos, wirklich. Ja. Ich bin fassungslos. Was ist denn mit dir los? Was bist du denn für eine Frau? Warum? Ja, wie kam, also ich bin erstmal fassungslos, dass du überhaupt so eine Geschichte angefangen hast. Ja. Du bist die Erfahrene, du hast die Macht, du hättest das unterbinden können, Punkt. Müssen wir gar nicht diskutieren. Okay. So. Okay. Wie von Sinnen muss man denn sein, dass man dann auch noch schwanger wird? Ja, es war wirklich so, dass es wäre nur ein paar Tage bis zu meiner Regel gewesen. Eigentlich will ich gar nicht diese ganzen komischen Begründungen jetzt hören. Ich finde es einfach wahnsinnig und ich finde es auch schlimm, muss ich dir sagen. Aber ich... Du bist eine erwachsene Frau, du kennst deinen Körper, du weißt, wie es funktioniert. Ja, aber ich habe wirklich jetzt diese Gefühle ihm gegenüber gehabt. Es ist wirklich so, dass ich ihn nicht ausgenutzt habe oder ähnliches, sondern dass ich wirklich diese Gefühle gehabt oder habe. Ja, weißt du, das sagen auch viele pädophil veranlagte Männer. Nein, aber jetzt ganz im Ernst, das bin ich aber nicht. Ich hab, nein, es ist nicht jeder, der ein Verhältnis zu einem sehr viel jüngeren Menschen oder einem Kind hat, ein gewalttätiger Mensch. Das will ich gar nicht unterstellen. Aber ich finde das einfach eine unnatürliche Verbindung. Das ist es, ja. Ne? Weil einfach die Machtverhältnisse nicht gleichrangig sind. Das stimmt auch, das stimmt. Das weißt du auch. Ich frage mich ja selber, wie das so kommen konnte. Also ich bin wirklich eigentlich eine ganz, ich habe meinen normalen Beruf, ich habe eine gute Schulbildung, ich sehe wirklich nicht ganz schlecht aus. Ja. So, ja? Ich weiß selber nicht. In welcher Woche oder welchem Monat bist du jetzt schwanger? Also ich bin so im dritten Monat. Also ich bin jetzt so im dritten Monat. Ja. Definitiv, oder du sagst das ja, so ja. Komisch. Nein, im dritten Monat. Hm. Das heißt, die Entscheidung ist gefallen, dass du das Kind bekommen wirst? Ja. Ja. Weiß der junge Mann das? Ja. Dass du schwanger bist? Ja. Was sagt er? Ja. Er möchte das Kind natürlich nicht. Deswegen werde ich auch nicht da irgendwas erwarten oder ähnliches. Nur ich möchte halt diese Abtreibung nicht, weil ich nicht möchte, dass mein Kind unter meinen Fehlern leiden muss. Mhm. Du kennst die Mutter kennst du, ne, von ihm? Ja, flüchtig. Die Vater auch, die Eltern von ihm? Ja, aber ganz, ganz flüchtig. Ja. Wie habt ihr denn überhaupt eure Beziehung so gelebt in den letzten 2 Jahren? Wo habt ihr euch getroffen? Was habt ihr unternommen? Ja, also es wirklich lief ganz, ganz heimlich ab, dass wir wirklich weiter weggefahren sind oder ähnliches. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, das frage ich mich ja auch, ob ich jetzt mit den Eltern sprechen soll, dazu einfach stehen soll, was ich gemacht habe. Mhm. Das möchte er natürlich auf gar keinen Fall. Mhm. Ich bin schon so weit, dass ich dazu stehen würde einfach, weil ich wirklich, ich bin jetzt nicht dieser Mensch, der hier vielleicht rüberkommt. Mhm. Also... Und ich weiß natürlich halt nicht, ob ich Kai jetzt als Vater angeben soll oder nicht. Hm. Er sagt, dass er das nicht möchte, dass die Eltern das erfahren. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Auf gar keinen Fall. Er weiß aber, dass du das Kind haben möchtest. Ja. Und wie stellt, er ist jetzt 17 Jahre alt, wie stellt er sich das vor, wie das dann weitergehen soll? Also er sagte zwar, dass er sich da... nach seinen Möglichkeiten drum kümmern würde. Aber ich rechne da nicht mit. Mhm. Also ich finde ja auch, dass die Eltern des Jungen natürlich jetzt informiert werden müssen. Ja. Sie müssen jetzt informiert werden. Ja. Dann finde ich, dass ihr in eine professionelle Beratung gehört. Ja. Um dann wirklich unter professioneller Anleitung entschieden wird, wie das Ganze jetzt weiterläuft. Wann wird er 18? Das ist bald schon, im Vierteljahr. Mhm. Gut, dann ist er de facto ein erwachsener, junger Mann und kann entscheiden, was er will und was er machen will. Ich würde mir nur an deiner Stelle auch mal sehr tief in mich gehen und mich fragen, was ist mit mir los und warum konnte das überhaupt so passieren? Ja, das frage ich mich jeden Tag. Ja. Wirklich jetzt. Mhm. Was ist denn deine Vorstellung? Willst du denn mit diesem jungen Mann zusammenbleiben oder was? Nein, ich weiß ganz genau, jetzt wo die Gefühle, wo ich ein bisschen vielleicht wieder klarkomme, das natürlich völlig unrealistisch ist. Mhm. Aber ich kann es nur sagen, in diesem Zeitraum, nach meiner Scheidung etc., ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht war ich wirklich nicht ich selber. Ich habe, wie gesagt, noch nie so das Gefühl gehabt, dass mich so jemand nimmt, um wie ich bin oder sich um mich kümmert, wie ganz, ganz toll oder auch so liebevoll und nett ist. Und ich weiß, das soll es jetzt nicht rechtfertigen. Hm. Aber ich bin nicht jetzt diejenige, die... Als ihr zum ersten Mal miteinander geschlafen habt, wie alt war er da? Nee, der war aber schon 16. Hm. Hm. So, Nina, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin weitersprichst. Ja. Wegen diverser Beratungsstellen. Ja, auch sie wird dir noch ihre Sicht der Dinge sagen. Ja, ja. Und ja, ich habe dir gesagt, was ich zu sagen habe und was ich dazu denke. Nein, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Wenn ich es wäre, ich würde würde auch nicht drüber anders denken. Was war die Motivation eigentlich für dich, hier anzurufen? Ich wollte ganz gerne wissen, es war immer so ein Hin und Her. Soll ich es jetzt sagen? Also soll ich den Eltern das sagen oder nicht? Mhm. Oder, ja, soll ich sagen oder nicht? Mhm. Also er will es nicht. Mir war es eigentlich klar, dass ich es sagen müsste. Mhm. Und ich wollte jetzt jemanden hören, der eigentlich Ahnung hat und der ehrlich ist. Es ist natürlich wirklich auch ein schwieriges Unterfangen. Wenn er jetzt bald 18 ist, ist es natürlich im Prinzip seine Aufgabe, das seinen Eltern zu sagen. Aber da die Sache auch schon so lange zurückreicht und dann auch noch in die Kompetenz der Eltern reinreicht, nämlich die Zeit eurer Beziehung, finde ich schon, dass die Eltern Bescheid wissen sollten, was da los ist. Ja, finde ich schon. Wie gesagt, ich bin auch die ganze Zeit der Ansicht, bloß ist es halt so, dass er mir auch gesagt hat, dass er das auch nicht zugeben würde. Mhm. Da hast du aber einen jungen Menschen eine große, schwierige Situation gebracht. Ich weiß, aber mich auch. Ja. Aber vor allen Dingen ihn, das stimmt schon. Ja, Das stimmt. Ich weiß das selber. Meinst du, wie ich mich fühle? Mhm. Jetzt ganz im Ernst. Mhm. Ja, kein Mitleid mit dir. Nein, ist auch in Ordnung. Nein. Ist auch völlig in Ordnung. Ja. So, Nina, du legst bitte auf und wirst von uns, von Sabine, zugerufen. Alles klar, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, tschüss. Hier ist Johannes. Johannes ist 46. Morgen, Johannes. Morgen. Johannes, so. Um was geht's bei dir? Folgendes, du hattest letzte Woche, vorletzte Woche mal eine Sendung. Ich habe ein Leben auf dem Gewissen, also ähnlich hieß das. Ja. Ich bin 46, bin Kraftfahrer seit über 20 Jahren. Und 1996 ist mir eine Selbstmörderin auf der Autobahn reingelaufen. Auf der Autobahn reingelaufen? Ja. Und zwar war das ein 16-jähriges Mädchen, was den ersten Liebeskummer hatte. Mhm. Und ist abends um 7 oder 8 Uhr. Das war auch im Herbst, im November. Und war schon duster. Ich habe erstmal Personen da auf dem Standstreifen laufen sehen, mir entgegenlaufen sehen und wo ich kurz davor war, ist er dann praktisch in der Fahrbahn reingelaufen. Ne? Welche Geschwindigkeit hattest du? So 90 rum. Ne? 90? Mhm. Und ist dann voll frontal? Frontal nicht. Ich habe noch versucht auszuweichen und ich habe es praktisch mit der rechten Seite gepackt. Mhm. War bei deren, das Knie ist praktisch in der Stoßstange und mit dem Hinterkopf ist er dann praktisch in den Rest des Außenspiegels reingelaufen. Und ist dann noch von dem Rest des Wagens überfahren worden? Nein, die ist von der Seite geschleudert worden und hat dann praktisch mitten auf der Autobahn gelegen. Sie hat mitten auf der Autobahn gelegen? Ja, also. Und heißt das? Fahrbahn auch ganz falsch, ne? Bitte? Okay, fast ziemlich auf der Fahrbahn. Nicht, ich verstehe so schlecht. Nicht auf der Fahrbahn? Ziemlich auf der Fahrbahn. Ziemlich auf der Fahrbahn. Mhm. Ja, ja. Das heißt, da ist noch ein anderes Auto nochmal drüber gefahren? Ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht. Es sind noch PKWs an mir vorbeigefahren. Wie gesagt, ich habe dann abgebremst und habe da praktisch quer auf der Autobahn gestanden und bin dann praktisch zurückgelaufen und habe ich sie liegen sehen. Ne? Hm. War sie da schon verstorben? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also ich bin wieder zurück zum LKW und habe Polizei angerufen, die kamen auch sehr schnell. Ja. Die haben dann Notarzt und RTW verständigt und RTW, der kam sehr, sehr schnell, der Notarzt nicht und der Sanitäter hat dann praktisch noch Wiederbelebungsversuche gemacht und wo der Notarzt kam, der hat sie für tot erklärt. Ne? Also er hat sie für tot erklärt, quasi auf der Autobahn, auf der Straße? Ja. Das ist natürlich ein Horror, den man keinem Autofahrer wünscht, wenn das so etwas passiert. Wie bist du damals die erste Zeit damit umgegangen? Also selben Abend noch, diese ganze Aufnahme und so weiter musste ich mitmachen und dauerte noch etwas über eine Stunde, wo sie auch noch so lange da gelegen hat und dann bin ich ins Krankenhaus reingekommen, habe Beruhigungsmittel gekriegt, okay, dann ging es ja mal den Abend. Mhm. War eine kleine Firma, ich hatte auch ein ärztliches Verhältnis zu dem Chef, der hat mich dann den Abend noch nach Hause hingeholt, hat einen anderen Fahrer da hingeschickt und mhm. Aber so dann die Tage und die Wochen danach, wie war das? Die Tage danach, das war sehr, sehr schlimm. Mhm. Also ich bin was, waren das für, was waren das für Bilder, die dir da durch den Kopf gingen? Was hätte ich anders machen können? Warum hat die das gemacht? Hast du das hier rausbekommen? Warum die das? Ja, wegen Liebeskummer, sagtest du, ne? Ja, ich muss dabei sagen, 2 Tage später hat ihre Mutter nochmal abends angerufen bei mir, dann hätte ich doch gerne zur Beerdigung kommen sollen, aber das, also da bin ich bald zusammengebrochen den Abend, ne? Und da ging gar nichts mehr. Ne? Du bist nicht hingegangen? Nee. Nein. Ja, also Bilder, was hätte ich anders machen können? Hätte ich ausweichen können? Ich hab's noch versucht auszuweichen, aber man rechnet nicht damit, das ist das Problem. Ne? Wann hast du wieder gefahren? 3 Tage später. 3 Tage später. Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis du mit diesem Vorfall, den du ja überhaupt nicht zu verschulden hattest, dich trifft ja überhaupt keine Schuld. Wie lange hast du gebraucht, bis du das so einigermaßen für dich verarbeitet hattest? Oh, das ist eine lange Zeit. Das habe ich heute teilweise noch. Wenn ich heute abends im Dunkeln noch Personen auf der Autobahn sehe, dann sagt mir manchmal das Herz in der Hose. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Mhm. Aber so ungefähr, ich meine, das war 1996, du kannst doch wahrscheinlich so eine Zeit sagen, dass das in den ersten, vielleicht nach 2, 3 Jahren, hat es sich dann doch eher normalisiert. Nee, das hat bei weitem länger gedauert. Also in der Firma war ich bis 2006, da ist dann aufgelöst worden wegen Altersgründen. Also ich habe mich in der Arbeit versteckt praktisch. Ne? In der Arbeit versteckt? Ja. Also mit Arbeit zugeknallt, weil du nicht damit zurechtgekommen bist. Ja, ich bin sonntagsabends los und dann bis samstags morgens und von samstags morgens bis samstags späten Nachmittag habe ich dann noch die LKWs repariert. Ne? Ich habe auch keine Ruhe mehr. Dann bin ich in den Urlaub gefahren und gar nichts. Ne? Ja. Wenn einem sowas passiert, ist man natürlich verständlicherweise erstmal elementar geschockt, weil man ein Leben ausgelöscht hat, obwohl man gar keine Schuld daran trägt. Gibt es da auch die Phase, oder gab es bei dir die Phase, wo du irgendwann mal auch einen Höllenzorn auf dieses Mädchen hattest, dass sie dir das angetan hat? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich muss dabei sagen, ich habe selbst eine Tochter ich habe eigentlich immer geachtet, also der hat immer gesagt, also um Gottes Willen, man kann Liebeskummer haben, der hat jeder gehabt in jungen Jahren, um Gottes Willen. Geht der von mir aus ein Trinken oder sonst was, aber mach keinen Scheiß das ist mir, glaube ich, ganz gut geglückt, aber Weißt du, unsere Sendung hieß auch nicht, ich habe ein Menschenleben auf dem Gewissen. Du hast auch kein Menschenleben auf dem Gewissen. Das finde ich, kann man so nicht formulieren. Das hat sich so ergeben, dass du durch einen Zufall dazu beigetragen hast, dass dieses Mädchen gestorben ist, aber du hast das Mädchen nicht auf dem Gewissen. Aber am Anfang hat man sich andere Gedanken. Ne? Am Anfang schon, ja klar. Ja, aber definitiv muss man sich das immer wieder einreden, weil es ja de facto so ist auch. Das ist richtig. Aber wie gesagt, manche verarbeiten das vielleicht schneller. Also ich bin eigentlich auch einer, der immer eiskalt ist, eigentlich so, aber ich zeige ihm an, normal auch keine Gefühle oder so. Also wie gesagt, also das Ding, das hat mich auch nicht wirklich ziemlich böse runtergerissen. Hast du denn später nochmal irgendwann Kontakt zu den Eltern gehabt? Wir sind damals verblieben, dass ich mal dahin fahre, aber dazu ist nie gekommen. Ich habe heute noch in dem dieses Gefühl, ich habe einzig das Glück, dass ich da nicht so oft reinkomme in der Gegend, wenn ich an der Stelle vorbeifahre. Ne? Verstehe. Ich kann das, glaube ich, auch nicht. Weiß ich nicht. Was könntest du nicht? Mit den Eltern sprechen. Mit den Eltern, ich weiß nicht warum, aber sicher, mich trifft keine Schuld. Das sehe ich ja selbst, aber weiß, das kriege ich ja auch langsam in der Birne, habe ich in den Jahren langsam in der Birne reingekriegt. Ja. Aber ich könnte mit den Leuten nicht. Also Weißt du was, Johannes? Ich merke, dass trotz, dass hier so viele Jahre vergangen sind, das war 1996, ich halte es nochmal fest, dass dich das sehr tangiert, dass du sehr damit noch beschäftigt bist. Wie gesagt, wenn ich so, da ja, war hier einer bei, der hat auch irgendwie einen Fuß überfahren, der wo er auch nichts für konnte. Also das hat mich, da ist mir das eigentlich wieder so in den Kopf gekommen. Verstehe. Wir werden dich mal gleich zurückrufen. Vielleicht können wir dir irgendwie noch mit dem einen oder anderen Tipp oder vielleicht konkreten Rat noch ein bisschen weiterhelfen. Ja, wollen wir es so machen? Johannes, bitte legst du auf und Sabine ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute, auf Wiederhören. Du mach weiter so. Tschüss, Dankeschön, tschüss. Franzi ist hier. Franzi ist 25. Hallo Franzi. Ja, hallo. Hallo Franzi. Um was geht's bei dir? Ja, also es ist so, dass ich bin verheiratet mit einem Marokkaner seit 4 Jahren Und es ist so, dass ich jetzt ganz aktuell einen Drohbrief von ihm bekommen habe, dass er sich vor mir, vor meinen Augen umbringt, damit ich sehe, dass ich sein Leben zerstört habe und das sozusagen auch spüre. Moment mal, du bist 4 Jahre verheiratet, ihr lebt aber nicht mehr zusammen, oder was ist los? Ja, genau. Also wir haben halt vor 4 Jahren in Frankreich geheiratet, 1 Jahr zusammengelebt und dann musste ich aus studientechnischen Gründen halt zurück nach Deutschland und bin dann auch ins Ausland gegangen, nach Südosteuropa, habe da studiert und habe jetzt endlich halt einen Studienplatz in Deutschland. Ja, und ich lebe halt irgendwie seit dieser E-Mail in ständiger Angst und Panik. Achso, Moment. Ihr habt 1 Jahr zusammen in Frankreich gelebt. Genau, ja. War das damals eine Heirat, eine Liebesheirat? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns geliebt. Wie lange kanntest du ihn vorher? Also wir hatten uns halt 1 Jahr vorher kennengelernt, ja. Aber auch nicht zusammengelebt. Und es war dann halt so, wir haben den Sommer zusammen verbracht und dann war halt das Druck, dass er hatte sein Studium abgebrochen und dann war halt der Druck wegen dem Visum. Also es war halt 1 Monat und dann wäre er halt irgendwie abgeschoben worden. Ach so, das heißt, wenn dieser Druck nicht bestanden hätte, dann hätten wir nicht geheiratet. Hättet ihr auch nicht geheiratet. Nee, auf jeden Fall nicht dann. Ja, so, dann war das Jahr in Frankreich rum und du musstest weg, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja, genau, aber auch, weil es halt irgendwie in der Beziehung halt schon etwas kompliziert war. Und genau, das wollte ich gerade fragen. Also de facto war die Beziehung oder die Ehe da auch kaputt oder, ja. Auf jeden Fall also nicht so irgendwie fortsetzbar. Es hat mich halt psychisch vollkommen kaputt gemacht und er war halt auch, also... Was war denn da nicht in Ordnung in dieser Ehe? Ja, also es war halt so, dass er wegen Kleinigkeiten, wo ich mich ganz normal benommen habe, also verhalten habe, dass er wegen den Kleinigkeiten in die Luft gegangen ist und halt auch überhaupt nicht mehr mit mir gesprochen hat. Es war kein Gespräch möglich. Er hat mich nur ignoriert, vom Fernseher gesetzt. Mhm. Und ich bin halt ständig zusammengebrochen und bin halt ständig ohnmächtig geworden. Kippte das diese Stimmung zwischen euch beiden sehr schnell, nachdem ihr verheiratet wart? Ja, relativ schnell, ja. So dass man ihm unterstellen kann, dass er dich nur geheiratet hat, um das Visum zu bekommen? Darüber habe ich mir natürlich irgendwie so mit den Jahren immer mehr Gedanken gemacht. Mhm. Und ich habe natürlich auch diese ganze Ignoranz von ihm sehr persönlich auf mich bezogen. Ja. Aber es kann auch sein, dass es ihm generell einfach schlecht ging. So, beides ist möglich. Es kann sein, dass er dich ausgenutzt hat. Es kann aber auch sein, dass es ein normaler Prozess irgendwie... Ja, also er hat mich auf jeden Fall geliebt, also das war nicht die Sache, aber er hat halt auch gedacht so, ja, bevor ich mir jetzt eine Frau kaufe, irgendwie so, passt es ja besser, wenn ich sie auch noch gleich liebe. Hat er dich auch in dieser Zeit mal geschlagen? Also in diesem Jahr nicht geschlagen, aber halt körperlich angegriffen so und halt das Gesicht zerkratzt und vernarbt. Ach so, aber so heftig schon. Ja. So, in der Zeit seitdem... Habt ihr gar keinen Kontakt mehr gehabt? Nee, also es ist so, dass er ist dann 1 Jahr ins Gefängnis gekommen und da hatten wir dann so gut wie gar keinen Kontakt. Warum ist er ins Gefängnis gekommen? Das weiß ich nicht, also in Untersuchungshaft, weil er angeblich irgendwie einen Streit vom Freund schlichten wollte, aber so genau weiß ich das auch nicht. Also dann 1 Jahr kein Kontakt, du warst wieder irgendwo unterwegs? Genau, und danach irgendwie habe ich halt auch, also ich bin mit der Zeit auch irgendwie wie so ein Stein geworden, weil mich das alles so tief verletzt hat. Mhm. Und also ich habe zwar die Beziehung nicht beendet, aber ich bin dann halt auch ins Ausland und brauchte meine ganze Kraft fürs Studium. Ja, wie sah der Kontakt denn aus? Gab es einen Kontakt oder gab es keinen Kontakt? Also es gab halt E-Mail-Kontakt. Also er hat dann immer mehr sozusagen mich mit E-Mails bombardiert und ich ihm gesagt irgendwie so, ich kann jetzt nicht, muss mich konzentrieren. Du hast ihn aber nicht gesehen mehr? Ich habe ihn vor 1 Jahr zum letzten Mal gesehen. Und wie war das da? Das war nicht schön. Also ich... war halt vollkommen distanziert und konnte auch überhaupt nicht, also er war zu dem Zeitpunkt etwas offener. Mhm. Aber ich frage mich die ganze Zeit, warum du überhaupt noch mit dem verheiratet bist. Ja, wegen dem Visum halt so, weil ich ein ziemliches Problem habe, ihn sozusagen dann einfach abschieben zu lassen. So. Also ich weiß, dass es nicht meine Verantwortung ist. Das finde ich allerdings auch, ja. So, und aber ich hatte halt genau das, was jetzt halt aktuell sozusagen passiert ist, das habe ich die ganze Zeit befürchtet, wenn ich mich scheiden lasse, so, dass er sich halt an mir rächt oder dass er... So, jetzt nochmal, was hat er dir jetzt genau geschrieben? Genau, also dass er sich halt umbringen wird, genau vor mir, vor der Uni, dass ich das sehen kann, dass ich sein Leben zerstört habe und dass er halt in meine Stadt, wo ich mich jetzt aufhalte, komme. Das hat er halt rausgefunden. Ich habe das geheim gehalten und also er hat halt sämtliche Informationen ständig irgendwie rausgefunden über dadurch, dass er in mein E-Mail gegangen ist oder sonst was. Ist diese krasse Vorgehensweise jetzt von ihm eine Reaktion auf irgendetwas von dir? Ja, und zwar, also er hat mich jetzt, nachdem ich diesen Sommer dann Schluss gemacht habe, mit ihm gesagt habe, es geht nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, gar keinen Kontakt, er soll aufhören, meine Eltern zu belästigen und alles. Also diesen Sommer hast du es dann endgültig ausgesprochen. Genau, ja, und er hat dann halt gesagt, so ja gut, er würde jetzt einen Prozess einleiten wollen, dass wir gemeinsame Ehewohnung und so weiter in Frankreich haben und dass ich das unterschreiben muss und dafür hätte er meinen Studienort wissen müssen. Und das hätte halt irgendwie 6 Jahre mit sich gezogen. Und ich habe dann, gerade weil mich dieses Gespräch, wo er mich auch vollkommen vernichtet hat, als Tyrann und Hitler bezeichnet hat, gesehen, wie mich das psychisch halt vollkommen wieder runterfallen lässt. Und also ich bin wahnsinnig geworden das Wochenende und habe gedacht, so ich kann das nicht machen. So, und jetzt ist diese Drohung, diese Drohung in der Luft. Wahrscheinlich schon der große Fehler, Franzi, dass du es überhaupt so lange hingezogen hast. Das ist nicht in deinem Verantwortungsbereich, was mit ihm da passiert. Und jetzt bist du fast Opfer einer Erpressung. Nee, was heißt fast? Du bist Opfer einer Erpressung im Moment. Ja, das ist halt so die Frage, dass ich das nicht einschätzen kann, irgendwie, ob er es tatsächlich wahr macht. Also seine E-Mail ist halt wirklich sehr wahr und also realistisch. Was verlangt er denn jetzt von dir? Ja, also das ist halt auch die Frage, die ich mir stelle, was er jetzt eigentlich noch will. So. Aber im Prinzip ist es halt so, ich denke halt viel, dass es das Visum ist, so, weil er keine andere Chance sieht. Aber du hast ihm doch noch nicht angedroht, dass du dich scheiden lassen willst. Nee, habe ich ja auch noch nicht gemacht. Das heißt, aber er ist halt trotzdem seit 2 Jahren sozusagen im Status eines Illegalen, weil wir nicht zusammen leben. Ach so. Und weil wir auch nicht 2 Jahre irgendwie am Stück, also es kann auch mit diesem... Ich verstehe. Ja, genau. Ich verstehe. Ist meine Meinung ganz eindeutig, Franzi. Ganz eindeutig. Dass man das nicht mitmachen darf. Das darf man nicht mitmachen. Ja, also ich schließe es auch aus, dass ich mich wieder auf dieses Spiel irgendwie mit einlasse, dass ich das 6 Jahre irgendwie mich weiter terrorisieren lasse. Ja. Natürlich sitzt einem so eine Drohung im Nacken, wenn das ist natürlich schrecklich. Ich würde mich an deiner Stelle einfach mal beraten mit Leuten, die sich mit solchen Dingen auskennen. Ja, das ist halt das Problem. Ich habe halt jetzt in den letzten 1,5 Wochen wirklich an jeder Beratungsstelle angerufen. Ja. Polizei, binationale Partnerschaften, Frauenhaus und Telefonseelsorge, alles Psychologen und was ist das Resultat? Gibt es eine Quintessenz? Ja, die sagen alle nur, ja, leben Sie so weiter, schauen Sie auf sich und die einen sagen, antworten Sie auf jeden Fall auf das E-Mail oder antworten Sie auf gar keinen Fall auf das E-Mail und ja, da kann man nichts machen so, weil man hat nichts in der Hand das ist halt, aber ich lebe halt wirklich in dieser Angst, dass ich ständig Panikattacken habe und überall sehe ich sein Gesicht und jedes Geräusch. Ich lebe halt allein auch im Erdgeschoss und bin ganz neu in der Stadt. Und ich habe halt jetzt auch irgendwie durch die Umstellung vom Studium irgendwie so, dass ich halt jetzt auch in 2 Wochen Prüfung habe und ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen und weiß nicht, wie ich das alles irgendwie geregelt bekommen soll. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine große Belastung ist, ein großer Druck auch für dich bedeutet. Könntest du denn von hier aus, von Deutschland, die Ehe annullieren lassen? Also annullieren, das geht ja nicht mehr, aber also scheiden lassen. Also scheiden lassen, ja. Annullieren, Blödsinn, ja. Scheiden lassen, das ging von hier. Ja. Aber ich hatte halt genau das, was jetzt passiert, das hatte ich halt so als Angst irgendwie. Und ich denke, ich weiß es halt nicht, ob, also ich denke schon, dass es die Sache schlimmer machen könnte, so dass seine Rache dann noch krasser wird irgendwie so. Also die ist jetzt auch schon da, die Gefahr, dass er halt mich mit umbringt oder mich irgendwie entstellt oder vergewaltigt oder... Aber es ist natürlich auch, also für mich ist halt auch das Problem im Moment, dass es so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, was ist die Alternative? Gibst du dich dieser Erpressung hin und dann bist du verloren? Oder versuchst du einen Weg, dass du da rauskommst? Ich würde jetzt so ganz spontan sagen, nicht auf diese E-Mail reagieren, alles juristisch in die Wege leiten, dass die Ehe geschieden wird. Ja, er würde das wahrscheinlich aber natürlich nicht erfahren und wenn er hier auflaufen sollte, irgendwie so, das kann er ja trotzdem. Hast du Kontakt mit dem Weißen Ring gehabt? Nee. Das würde ich dir dringend empfehlen. Das würde ich dir wirklich sehr dringend empfehlen, weil die Polizei kann natürlich wahrscheinlich im Moment wenig tun. Gut, es besteht eine Drohung. Nehmen die diese Drohung ernst? Nee, natürlich nicht. So. Und ich denke auch, dass ich die Einzige bin, die das einschätzen kann, irgendwie so, wie er sich verhalten hat und dass er sich halt nicht nur selbst umbringt, sondern mich halt. Also da muss man natürlich jetzt wirklich auch als Gesprächspartner mit dir sehr, sehr vorsichtig und sehr verantwortungsbewusst sein, weil es geht natürlich um deine Gesundheit, dein Leben auch. Und wir haben ja schon schlimmste Sachen gehört aus solchen Konstellationen. Dennoch muss der Weg sein, dass du selbstbestimmt lebst. Das muss das Ziel sein. Und das Ziel muss sein. Ja, das ist halt auch so die Frage irgendwie, ob ich jetzt untertauchen soll oder den Ort wechseln soll. Das ist halt wieder alles aufgeben, was ich jetzt in 2 Monaten irgendwie so. Und da finde ich einfach, dass der Weiße Ring der allerbeste Ansprechpartner ist. Und da würden wir dich gerne gleich noch versorgen mit den entsprechenden Nummern, auch in deiner Umgebung. Ja. Und ich glaube, dass du da an der Stelle bist, die dir entweder selbst oder durch eine geschickte Vermittlung Leute benennen können und dir helfen können, in der jetzigen Situation einigermaßen klarzukommen. Da hast du dich aber was reingeritten. Mann, oh Mann. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe halt auch Angst, dass wenn ich halt nicht antworte, so, das war halt meine Strategie so seit 2 Jahren, dass er mich halt trotzdem nicht in Ruhe lässt, dass er halt jetzt immer irgendwie, also ich habe jetzt schon gemerkt, dass jetzt irgendwie E-Mails kommen, irgendwie so, ja, das ist ja das Allerletzte, dass ich noch nicht mal antworte, obwohl er halt sich das Leben nehmen will, so. Also das irgendwie zieht dann schon in die manipulative Aber ich glaube, dass das Richtige ist, immer wenn man bedroht wird, dass man denjenigen komplett ignoriert. Mhm. In dem Moment, wo du dich wieder einlässt, bist du wieder näher an dem dran. Und dann hat dieser Mensch auch wieder in gewisser Weise eine Macht über dich, wenn du aber komplett dicht machst. Aber ich finde, das solltest du wirklich mit den Fachleuten besprechen. Du legst bitte auf, Franzi, und wir rufen dich wieder an und wirst dann entsprechend mit den Informationen versorgt von uns. Mhm. Ja. Von Herzen alles Gute, wirklich. Danke. Alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. So, liebe Leute, an dieser Stelle der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Tatort Familie. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sehr unter ihrer Familie leiden und in deren Familie es Gewalt und Unterdrückung gibt, aus religiösen und traditionellen Gründen vielleicht, oder weil der Vater oder die Mutter herrschsüchtig ist. Tatort Familie, wer gerne morgen auch mit mir darüber sprechen möchte, ab 0 Uhr bitte anrufen. Wie immer sind die Leitungen geschaltet. Oder mailt uns domian@wdr.de rund um die Uhr. Tatort Familie. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sehr unter ihrer Familie, wie auch immer, leiden. Hier ist Johannes. Johannes ist 40 Jahre alt. Hallo Johannes. Hallo Domian. Johannes. Ich habe schon mal vor 2,5 Jahren angerufen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es ging um eine Frau, die zu diesem Zeitpunkt ganz schwer psychisch krank war. Und zwar hatte sie eine Paranoia, die sich unter anderem darin geäußert hatte, dass sie dachte, dass auf unsere kleine Tochter Mordanschläge verübt werden sollten. Mhm. Ja, es dämmert. Es dämmert bei mir, ja. Mhm. Ja, und ich war damals sehr entschlossen, dass nicht mehr so weiter zuzusehen, sondern das also den Weg einer Betreuung anzustreben und mit einer Zwangseinweisung in die Psychiatrie darauf zu reagieren. Mhm. Damals hatte ich ein starkes Risiko gesehen, was mir auch alle Fachleute da gesagt haben, dass die Ehe daran scheitern könnte, was ich halt vor allen Dingen für unsere Tochter sehr, sehr schlimm gefunden hätte. Die Tochter damals war wie alt? Damals war sie so kurz 4,5, jetzt so 7. Das einzige Kind. Genau, ja. Ja. Mhm. Ja, und ich habe mich dann entschlossen, das so zu machen. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das die genau richtige Entscheidung. Mhm. Und ich hätte es im Nachhinein viel früher machen müssen. Aber es waren eben durchaus auch Fachleute, die mir damals, also vor dieser Zeit, vor 2005, davon abgeraten hatten, das zu machen. Vielleicht nochmal zurückwirkend gefragt. Wie lange warst du vorher, also oder bist du mit deiner Frau schon zusammen? Also zusammen schon ewig, schon über 20 Jahre. So. Und seit wann sind diese Symptome aufgetreten? Seit 2002. Seit 2002. Also, das war 2002 so, dass es eine eindeutige Krankheit war, so im Rückblick auch schon 99 mal so ansatzweise. Aber so richtig, dass es zum Problem wurde, 2002. Und dann hatte ich das eben mit x Leuten gesprochen und immer wieder Was war das erste Anzeichen? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, das, also das erste Anzeichen war ganz gleich ganz dramatisch, dass sie sagte, in dem Kinderbett von unserer Tochter, die war da gerade geboren, seien also Blütenblätter gewesen, wobei man das relativ gut erklären konnte, weil ich auf dem Nachhauseweg von der Arbeit immer durch den Park gefahren bin und da können sich da im Frühjahr ein paar Blütenblätter in meiner Kleidung verhaftet haben. Und sie hat aber eben diese Blütenblätter so interpretiert, dass sie jemand da reingetan hätte, damit sie unsere Tochter einatmet und daran erstickt. Und von dieser Interpretation war sie also auch nicht abzubringen. So, jetzt hast du sie vor 2,5 Jahren, ist sie eingewiesen worden in eine Psychiatrie. Ja. Erzähl mal, wie das dann so sich entwickelt hat. Es war vor allen Dingen, sag mal, die schlimmste Zeit war eigentlich wo ich das dem Gericht mitgeteilt hatte und das Gericht sie informiert hat, dass dieses Verfahren läuft und sie sich jetzt da untersuchen lassen muss. Ne? Also das dauerte dann erstmal, bis die Mühlen da richtig malen, die Psychiaterin einen Termin vereinbart hat und so weiter. Ne? Zu welcher Diagnose ist man gekommen? Ja, ganz eindeutig, dass so eine Paranoia besteht, ne? Dass sie keine Behandlungseinsicht hat und dass sie eingewiesen werden muss. Ne? Wie lange ist sie dann in der Klinik geblieben? 4 Wochen in der stationären Klinik und dann nochmal in der Tagesklinik ein paar Wochen. War das dramatisch, als sie eingewiesen wurde? Wollte sie? Da war es eigentlich schon fast die, also wo sie eingewiesen worden ist, da war eigentlich wirklich schon, ich sage jetzt mal, ihr Widerstand gebrochen. Ja. Also die dramatischste Phase war eigentlich diese Übergangsphase, wo sie vom Gericht schon gehört hatte und wo sie sich auf diese Begutachtung eingestellt hat. Hat sie mal eine Reise quer durch Deutschland gemacht, wo sie alle möglichen Leute versucht hat zu kontaktieren, die irgendwie ihre Version der Geschichte bestätigen sollte. Ja. Hast du, zwischendurch mal gefragt, hast du von irgendeinem Fachmann erklärt bekommen, wie es zum Ausbruch dieser psychischen Erkrankung kommen kann? Ja, oder? Ja. Das haben sich die Fachleute sehr unterschiedlich geäußert. Die haben also, sie hat außerdem eine multiple Sklerose noch, was dazu kommt. Ne? Und da haben manche Leute gesagt, dass es damit zusammenhängen könnte. Manche haben gesagt, diese Beziehung oder dass da ein Connex besteht, ist eher unwahrscheinlich. Aber es ist eigentlich auch nicht so schrecklich entscheidend, weil die Behandlung der Paranoia auch dann davon unabhängig ist. Ja. Also man würde die immer gleich behandeln, egal wie das genau. Ja. So, jetzt lass uns mal einen Schritt in die Gegenwart machen, in die Jetztzeit. Wie ist die Situation heute? Ja, also sie ist sehr, sehr viel stabiler. Der Alltag ist relativ problemlos. Lebt ihr noch zusammen? Ja. Ja, ihr lebt zusammen. Mhm. Und sie hat sich ja eben auch, das fand ich auch durchaus beeindruckend, in entscheidenden Situationen beim Gutachter, beim Gericht, wollte sie dann doch immer, dass ich mitgehe. Ja. Mhm. Und war auch dafür, dass ich ihr Betreuer bin. Und also haben sich die Dinge zum Guten gewendet. Doch, das kann man sagen. Auf jeden Fall, das kann man sagen. Kannst du heute mit ihr über diese psychische Erkrankung sprechen? Ansatzweise, ja. Also sie ist das geht recht langsam. Also es geht so zunächst mit einer Entaktualisierung, dass es sozusagen nicht mehr konkret als Bedrohung wahrgenommen wird, zu einer Distanzierung, dass man sich sozusagen selber dann sagt, sie will nichts mehr so schrecklich viel damit zu tun haben. Mhm. Und erst das Letzte ist dann die Korrektur. Und diese Korrektureinsicht hat sie also für diese Vorgänge 2005. Ja. Es gab im letzten Jahr nochmal so einen kleinen Rückschlag, der damit zusammenhing, dass das Psychopharmakon reduziert worden ist in der Dosis, was dann eben zu einem Wiederaufleben der Krankheit geführt hat und mit einem schnellen Gegensteuern dann. Das heißt, sie muss ständig auch heute noch Medikamente nehmen? Ja. Wie geht euer Kind mit der Lage um? Ja. Schwierig. Also es ist die Situation, wo... Einem Kind sehr schwer zu erklären. Ja. Also die Situation, wo sie im Krankenhaus war, die war schon schwierig. Ne? Weil sie ist ja doch eben, man konnte es nicht so richtig gut, kann man es ja nicht erklären. Man kann sagen, der Mama verrutschen immer die Gedanken oder die hat immer im Kopf Sachen, die es in Wirklichkeit nicht gibt und so. Ne? Also auch diese Situation, wir haben sie natürlich immer wieder besucht, in diesem Krankenhaus, wo alle Leute durchaus für ein Kind sichtbar krank sind, aber man eben doch nicht sagen kann, der hat sich das Bein gebrochen oder so. Und heute? Wie ist es heute? Ja, also heute ist jetzt die Krankheit relativ unauffällig. Das heißt, also jetzt von diesen Wahnvorstellungen, die sind ja sozusagen jetzt ruhig, also die gibt es jetzt nicht mehr. Nein, ich meine heute, wie das Kind heute die ja, Situation? Ja, ja. Also das Kind ist ganz normal entwickelt und hat jetzt insofern jetzt keine Mutter mehr, die jetzt sie tatsächlich mit irgendwelchen Wahnideen konfrontieren würde. Ne? Was halt so ein bisschen ist, in die Nebenwirkung von den Psychopharmaka, die halt doch so eine gewisse Dämpfung und also kann man schon einen relativ normalen Alltag führen. Relativ normal. Ja. Ja. Was hat das mit eurer Ehe gemacht, diese Zeit der Krankheit? Ja, ja, also es ist natürlich Belastung gewesen, gut, die wir natürlich auch irgendwie überstanden haben. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Krankheit doch dazu führt, dass sich die Liebe eigentlich eher so in einem Verantwortungsbewusstsein, in einer Fürsorge erschöpft. Also aus der Ehefrau ist jetzt eine Person geworden, für die du Verantwortung trägst? Ja, ja. Die du als Freund, als nahen Menschen schätzt, aber nicht mehr als geliebte Ehefrau. Kann man das so sagen? Ja, ich würde sie schon auch als Geliebte schätzen, aber das ist irgendwie nicht mehr so richtig, wird nicht mehr so richtig geliebt. Welche Aussichten siehst du für diese Beziehung? Ja, also ich würde das grundsätzlich denken, das ist so stabil, dass ich das durchhalte. Ne? Also eine enorme Belastung. Dazu, ne? Ja, aber ich sag mal so, die Alternativen sehe ich keine Alternative, wie ich es besser machen könnte. Ne? Aber ich finde toll, insofern freue ich mich, dass du auch nochmal angerufen hast, dass sich die Dinge doch so gut gefügt haben und dass du jetzt auch im Nachhinein sagst, ich habe damals das Richtige getan. Ja. Ich habe vielleicht Schlimmes verhindert. Ja, also ich rufe auch deswegen an, um vielleicht vielen anderen mal zu sagen, dass man da vielleicht doch den Mut haben sollte, diesen Schritt zu gehen, auch wenn es auf den ersten Blick mit so Betreuung und Gericht und Zwangseinweisung. Ja, also man schreckt ja schon von dem Griff zurück, ne? Zwangseinweisung, ja. Aber manchmal ist es wirklich nötig. Ja, man macht es natürlich dann auch für den Menschen, der zwangseingewiesen wird, in eurem Fall natürlich auch für euer Kind, aber letztendlich für die ganze Familie. Ja, ja. Ich freue mich sehr über die Rückmeldung, Johannes, und wünsche eurer Familie, deiner Tochter und deiner Frau und dir natürlich von Herzen alles Gute. Dankeschön. Dass sich das vielleicht noch mehr normalisiert und ihr doch zu einer gewissen Vertrautheit wieder zurückfindet, die ihr früher mal hattet. Ja, dankeschön. Und auch dir danke nochmal. Also auch das Gespräch damals war durchaus ein wichtiger Musikstein damals in der Entscheidung. Das freut mich sehr zu hören. Ja. Ja, wirklich, freut mich sehr. Vielen Dank, Johannes. Alles Gute dir und euch. Ja, dir auch. Ne? Tschüss. Tschüss. Hier ist Uta und Uta ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Uta. Guten Morgen, Domian. Hallo, Uta. Wir haben schon mal gesprochen vor guten Dreivierteljahr. Ja, sagst du mal jetzt das Thema? Mein Thema war, meine Tochter war damals schwer krebskrank und hatte zwei Kinder. Ja. Meine Tochter ist verstorben im Mai. Ja. Und wie alt ist deine Tochter geworden, Uta? 41 Jahre. 41. Welche Krebserkrankung hatte sie? Das konnte man nie richtig rauskriegen. Die haben nie den Primärtumor gefunden. Ah, ja. Er hatte in der Lunge, in der Leber, in den Knochen und zum Schluss noch im Kopf. Sie hat 19 Chemotherapien. Ach du lieber Gott. 19 Chemotherapien. 19 Chemotherapien. Und wie viel Bluttransfusion? Und dann hatte sie 15 Bestrahlung. Also im Hirn auch. Also deine Tochter war dann wirklich erschöpft. Die war fertig. Ja, und das Schlimme war, wir haben ja nicht zusammen gewohnt. Ich bin dann in der Zeit noch umgezogen zu ihr hier oben ins Dorf. Weil ich habe ja das Mädel betreut, also sie war erst im Krankenhaus und dann haben sie mir entlassen immer und die Chemo konnten wir ambulant machen. Aber ich hatte ja noch den Haushalt von den Kindern, also meine Tochter ihren Haushalt, ich musste noch die Kinder versorgen. Also das war die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben. Das glaube ich. Und wir wussten von Anfang an, wo die mich angerufen hat, Mama, es ist Krebs, da wusste ich, meine Tochter muss sterben. Warst du? 20 Monate vorher. Warst du dabei, als sie gestorben ist? Monate, ein Dreivierteljahr vorher, meine Mutter genauso gepflegt und beerdigt. Warst du dabei, als deine Tochter gestorben ist? Wir waren alle dabei. Ja. Meine Tochter, also ich war dabei und die Kinder, ich habe die Kinder den Morgen mitgenommen, wir mussten sonntagsabends doch wieder ins Krankenhaus bringen, weil die haben ihr in 2 Tagen 6 Liter Wasser aus der Lunge gezogen, die war voll mit Wasser und dann haben sie ihr so eine Drainage gelegt und dann haben sie abgepumpt und dann haben sie die Drainage zugelegt und dann haben sie mir nach Hause geschickt und dann ist das aufgeplatzt und dann habe ich 10 Tage lang, habe ich Tag und Nacht diese Wunde. Ich habe mit Handtüchern, mit Waschlappen, haben wir versucht, immer diese zu stoppen. Das war Wasser und Blut und die wurde immer weniger, immer weniger. Und währenddessen war deine Tochter bei klarem Verstand? War bei klarem Verstand. Das heißt, sie hat das alles miterlebt? Sie hat das alles mitgekriegt. Die hat mir noch das, ich musste ihr ja versprechen, ja, was wird aus meinen Kindern? Mama, bist du für meine Kinder da? Wie alt sind die Kinder? Die Kinder, die sind jetzt 12 und 16, ja. 12 und 16, ja. Und die waren auch dabei, als deine Tochter gestorben ist? Ja, ja. Wie haben die Kinder das, dann, das aufgenommen? Man kann, das, wenn man das selber erlebt hat, das, ich wusste, dass die Kinder machen mir heute so einen Vorwurf, zum Beispiel immer, Oma, du wusstest immer, dass Mama stirbt. Na klar, die wussten das auch, dass Mama stirbt. Aber man kann auch so einem Kind nicht sagen, ja, die Mama stirbt. Also hat man immer gesagt, und die Mama hat ja selber immer zu den Kindern gesagt, es wird wieder, es wird wieder. Die hat ja einen Lebensmut gehabt und einen Lebenswillen gehabt. Der war, also ich habe noch keinen Menschen so gesehen. Bis zum Schluss. Bis alle, und die war wirklich klar bei Verstand. Bis zur letzten Abend, Stunde? Sonntagabend, da ist sie, die hat Morphium. Ich muss ja doch mal Morphium geben. Ja. Und das Morphium, das hat ja die Folge, das macht ja auch so ein bisschen wirre im Kopf. Ja. Dann fing sie eben, und bei meiner Mutter war das mit dem Morphium, die wurde so furchtbar aggressiv. Und das wurde meine Tochter gar nicht. Da hatte ich immer so Angst vor. Aber das wurde sie nicht. Sie war sanftmütig und alles. Aber den letzten Abend, da hat sie uns dann nicht mehr so richtig wahrgenommen. Und dann mussten wir so wieder ins Krankenhaus, weil wir nicht mehr wussten. Die ist ausgelaufen. Ich hab 10 Tage nicht geschlafen. Also, und die Kinder trotzdem versorgt. Jetzt hast du ihr versprochen, dass du dich um die Kinder kümmerst. Ja. Wie die Situation ist doch, es gibt ja auch einen Vater der Kinder. Ja. Die Kinder leben bei dem Vater im Moment. Wie ist die Lage? Gar nicht. Die Kinder haben damals den Vater angerufen, Papa, die Mama hat Krebs. Naja. Also die Mama war alleinerziehend? Bitte? Die Mutter, deine... die war alleinerziehend. Und dann haben die Kinder, die Große hat dann angerufen, Papa, die Mama hat Krebs und die wird am Freitag beerdigt. Und die hatten aber ein sehr schlechtes Verhältnis, weil die Kinder wollten, die haben kein Verhältnis zu ihrem Vater gehabt. Und er hat sich auch nicht ein einziges Mal in dieser schweren Zeit um die Kinder, nur mal nachgefragt, wie es den Kindern geht. Das wäre nicht um meine Tochter. Ja. Das heißt, er hat auch nicht seine ehemalige Partnerin einmal mal besucht? Gar nichts. Überhaupt. Wo leben die Kinder heute? Die leben bei mir. Ich habe dann zum Jugendamt bin ich gerannt und ich habe selber nur Hartz IV, bin auch ein bisschen schwerbehindert, also mit falschen Hüfte und einer kaputten Hüfte. Das heißt, das ist für dich, nach all dem, was du jetzt hinter dir hast, auch eine enorme Belastung. Es war teilweise die Hölle. Ja, auch jetzt eine enorme Belastung mit den beiden Kindern. Ja. Lebst du auch alleine? Ich bin sehr aggressiv gewesen, die Kleine vor allen Dingen. Lebst du auch alleine? Ja. Ja. Ja. Wie schaffst du das? Sehr, sehr aggressiv. Wie schaffst du das? Ich weiß es nicht. Du hast dich jetzt heute... Jeden Abend, wenn ich hier in meinem Sofa... Ich habe meine Wohnung... musste ja die Wohnung von meiner Tochter dann auflösen. Und habe zu den Kindern gesagt, ihr zieht zu mir. Ich habe eine kleine 2,5-Zimmer-Wohnung. Und da habe ich mein Schlafzimmer und das Gästezimmer habe ich rausgeschmissen. Habe die Kindermöbel rüber geschafft. Und ich lebe jetzt hier in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa quasi, also das ist mein Bett. Und wir sind sehr eng hier. Aber ich habe es trotz alledem irgendwie so geregelt, dass es ja doch einigermaßen, also die Kinder haben alles, was sie brauchen, aber die Kinder, die sind, die Kleine, die ist so aggressiv, die ist schon auf mich losgegangen. Die Kleine ist 12. Die ist 12, ja. Der Große ist 16. Ja, die hat mir Wörter am Kopf geschmissen. Und deine Psychologin war damals, ich glaube, das war die Anja, die hat mir auch Adressen gegeben und da bin ich auch hingegangen, hier nach dem AST, also dieses Schweizer Therapeutikum, zweimal. Nun wollen sie nicht mehr hin. Und die Kleine sagt mir dann, du kannst mir gar nicht sagen, du kannst mir gar nicht sagen. Sie wollen aber auch nicht zu ihrem Vater. Auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ja, was soll ich machen? Du hast mich jetzt nochmal angerufen, um mir den Fortgang der Geschichte zu erzählen, aber wahrscheinlich auch, um über diese Belastung zu sprechen, ja, mit den beiden Kindern. Vor allem, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Ich habe eine gute Freundin, eine ganz gute Freundin, und die wohnt 50 Kilometer weit weg. Und die kann ich ja auch nicht immer so besuchen, vor allem. Finde ich, ich muss ja mal sagen, Uta, ich finde das enorm, was du da leistest. Das muss ich dir wirklich mit allem Respekt sagen. Die Kinder, die helfen überhaupt nicht mit. Die Zimmer, die sehen aus. Und ich meine, ich bin immer ordentlich gewesen. Also, und das musst du. Und dann der Vater von den Kindern, das ist ja noch der Schärfste, was der gemacht hat, der hat die Kleine mal geholt. Dann hat er die Kleine aufgestiebelt. Die Oma kriegt ja Geld dafür, die Oma kriegt ja Geld dafür. Ich bekomme Unterhalt für die Kinder, das ist richtig. Aber ansonsten, ich kriege nicht mal dieses Erziehungsgeld. Ne? Das würde mir zustehen. Weil hier in Holzminden sagen sie, das machen die Omas umsonst. Mache ich ja auch zu den Kindern von meiner Tochter. Das sind auch also, meine ich glaube, dass da einfach eine... Du brauchst einfach jemanden, der dir ein bisschen unter die Arme greift. Ja, aber irgendwo. Das wäre wahrscheinlich genau das Richtige, nach all dem, was du jetzt hinter dir hast. Und was noch kommt. Ich habe so furchtbar Angst, wenn mir heute was passieren würde. Was wird aus den Kindern? Die Angst ist auch noch da. Die Angst ist da. So. Und dann, jetzt kommt Weihnachten, das wird das schlimmste Weihnachten unseres Lebens. Im April soll die Kleine konfirmiert werden. Das muss ich alles. Also, ich merke schon, da sind tausend Sachen, die auf dich einströmen und. Jeden Abend ins Bett, hier denke ich immer nur, den Tag hast du wieder rumgekriegt. Was wird der morgen jeden Tag? So, jetzt werden wir mal gemeinsam im Hintergrund überlegen. Das ist ja kein Zustand. Ich finde, dass man da irgendwie irgendwas organisieren muss, dass du eine Unterstützung, eine Hilfe bekommst. Sei es eine tatkräftige Unterstützung oder auch eine finanzielle zusätzliche Unterstützung. Wir werden uns jetzt im Hintergrund darum bemühen und dich auch nochmal anrufen, Uta. Ja. Aber ich sag dir nur so von meiner Seite aus nochmal so ganz persönlich an dich, Respekt, was du machst, Respekt, was du tust. Das ist eine ganz tolle... Du heißt sie, der das sagt, um meine Freude. Eine ganz tolle Lebensleistung, die du da hinlegst, wirklich. Die Kinder sagt, gestern hat die große Mäh gesagt, da hat ich die Betten mal nicht gemacht, weil ich morgens zu tun hatte. Und du musst das machen, du bist verpflichtet dazu, du hast so... Es ist hier so kalt, es ist eine kalte Stimmung. Die Kinder, die lassen auch keine Nähe zu. Und die kennen die Kinder von Geburt an und die waren immer fast. Die sind ja auch noch, die stehen ja unter Schock auch noch von all dem, was sie jetzt erlebt haben. Mir kommt die Schuld, dass ihre Mama gestorben ist. Ja. Aber das ist doch auch mein Kind gewesen, was mir weggestorben ist. Liebe Uta, jetzt werden wir uns um dich mal ausführlich kümmern im Hintergrund. Ich glaube, das ist auch sehr richtig und sehr wichtig. Du legst auf und Sabine ruft dich gleich nochmal an. Danke. Alles Liebe und alles Danke, Gute. Domian. Auf Wiederhören. Und viel Erfolg für deine Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht, danke. Hier ist Sven. Sven ist 41. Guten Morgen. Hallo Sven. Hallo. Ja, Sven, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, das ist schön. Nett, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ist schwer anzufangen. In 5 Monaten wird meine Tochter 8 und am 24.11. ist meine Frau gestorben, nicht dieses Jahr, sondern nach der Geburt meiner Tochter. Und seitdem ist sie bei mir und... Also vor 8 Jahren ist sie gestorben? Ja. Deine Frau? Und ich bin einfach am Punkt angelangt, ich hab's es alles. Ich liebe meine Tochter. Es ist schwer, es auszudrücken. Jetzt, letztes Jahr war es nicht so schlimm. Ich stelle mir einfach ein paar Fragen. Dann fällt es vielleicht auch leichter zu erzählen. Deine Frau ist vor 8 Jahren gestorben. Was ist deine Frau damals gestorben, Sven? An Krebs. An Krebs. In sehr jungen Jahren. Sie war eine junge Frau. Ja. Ja. Und ihr habt ein Kind. Ja. Nur die eine. Und das Kind ist dann bei dir aufgewachsen. Sie lebt jetzt noch bei mir, ja. Ja. Was ist jetzt geschehen, dass du sagst, ich merke so, wie du erzählst, dass dich etwas sehr bedrückt? Sie wird ihrer Mutter so ähnlich. Sie wird ihrer Mutter so ähnlich? Ja, und ich habe gedacht, ich hätte es geschafft über die Jahre hinweg, aber es ist einfach, letztes Jahr war es nicht ganz so schlimm. Dieses Jahr reißt es mir einfach wieder runter. Und ich möchte nicht, dass meine Tochter das. Das heißt, du siehst. Verspürt, und ich erzähle ihr von ihr Amata oder die Fotos und alles. Und sie fragt mich auch. Und du siehst in deiner Tochter deine Frau so sehr. Ja? Sie sieht fast schon. Sie wird jetzt erst 8, aber. Sie sieht ja sehr ähnlich. Ja, sehr, sehr. Und ich hab schon gesagt, sie zu meiner Mutter zu geben. Und meine Mutter, also meine Familie ist es, die steht dazu oder so, aber ich kann mit solchen Sachen, mit denen ich reden, vor allen Dingen, Mit wem redest du denn darüber? Ich rede jetzt das erste Mal darüber. Du redest jetzt das erste Mal darüber? Ja. Weil letztendlich sind es 8 Jahre, die du alleine mit dir sprichst. Nein, gut. Ich hatte meine Mutter jetzt in der Anfangszeit oder so, aber wo meine Tochter älter wurde, nach ihrer Mutter gefragt hat oder so, da war ich dann da und habe ihr von ihrer Mutter erzählt, auch heute noch fragt sie mich. Oder? Es war ja nun mal gestern und um 21.12 Uhr ist sie gestern gestorben. Aber du hast, Sven, wenn ich das richtig verstehe, auch in den Jahren nie über deine Trauer mit jemandem gesprochen. Zum Anfang. Ganz am Anfang? Ganz am Anfang, weil meine Tochter noch so klein war und da brauchte ich auch Hilfe, weil ich einfach, ja, ein Vater, bist du nicht geboren, das wärst du im Laufe der Jahre. Und ich hatte zum Anfang große Probleme. Ich bin jetzt sehr erstaunt, dass du sagst, dass die Trauer und die Erinnerung an deine Frau so stark werden, dadurch, dass du deine Tochter siehst, dass du sogar überlegst, deine Tochter zu deinen Eltern zu geben. Ja. Weil du das permanent erinnert werden an deine Frau nicht erträgst. Durch das Kind. Das Blöde ist, permanent will ich ja gar nicht sagen. Das ist wahr. Es sind Augenblicke, es sind Situationen oder Eigenschaften, zum Beispiel so Kleinigkeiten, wenn sie auf mich zukommt und eine Geste macht. Lebt das Kind gerne bei dir? Wir sind ein Team. Ihr seid ein Team? Ja. Das heißt, im Prinzip ist das Mädel sehr glücklich, dass sie bei ihrem Vater leben darf und kann. Ja. Also wir fahren viel zu ihren Großeltern und wir machen auch viel. Und die helfen mir auch, sodass ich dann auch ab und zu mal ein paar Tage für mich habe, so mal ein Wochenende oder so. Aber länger als ein Wochenende können wir uns nicht. Erstmal vermisse ich sie und sie mich dann. Luzern, ich glaube, dass du ein Mann bist, der auch jetzt sehr viel schon geleistet hat und sehr viel mitgemacht hat. Aber auch ganz dringend, um stabiler zu werden, eine professionelle Hilfe braucht. Für sich selbst und auch für das Kind. Damit ihr eure kleine Familie weiterführen könnt. Was sicherlich im Sinne deiner Frau auch wäre und auch für das Kind das Beste wäre. Aber dafür musst du stark und stabil werden. Und das wirst du nicht alleine schaffen. Da brauchst du Hilfe, da brauchst du richtig handfeste professionelle Hilfe. Das Ding ist einfach, weil ich möchte mich nicht jetzt Freunde, Bekannte, die haben sonst ein Bild von mir und ich rede mehr auch von Schein als Sein, weißt du, was ich meine? Ja. So, der schafft und er macht und tut und ja. Also da ist eine ist heute zum Beispiel ein Tag, sie schläft jetzt und ich habe durch Zufall, ich habe schon mal deine Sendung gesehen vor längerer Zeit, aber ich bin nie, aber heute ist einfach der Punkt. Du kannst nicht mehr. Ja, ich bin echt am Arsch. Ich bin echt kaputt. So, jetzt ist meine Sendung. Ich weiß, ich werde es schaffen. Ich weiß, der Tag wird auch wieder rumgehen. Ja, pass mal auf. Meine Sendung ist jetzt gleich vorbei hier. Aber wir werden dich zurückrufen. Und du kriegst jetzt eine professionelle Erstberatung von meiner Psychologin. Und die wird wahrscheinlich beinhalten, dass sie dir sehr ans Herz legt, dich weiter professionell behandeln zu lassen. Ja, aber professionell behandeln lassen, das heißt ja immer auch, dass du viel preisgeben möchtest und nicht. Ja, ich das können wir. Das kann meine Psychologin dir gleich mal erklären. Das Preisgeben tut manchmal auch sehr gut. Ich kann jetzt leider nicht mit dir weiterreden, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du legst mal bitte auf und wirst von Sabine gleich zurückgerufen, okay? Alles klar. Bis gleich. Schönen Abend. Dankeschön. In der Technik, Uwe Petersen. Und morgen heißt unser Thema Tatort Familie. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die sehr unter ihrer Familie leiden. Ein Radio ist live, ein über der Fernsehen, eins Festival. Bis morgen, tschüss.